Warst du nicht fett und rosig, warst du nicht glücklich? Bis auf die Beschwerlichkeiten mit den anderen Kindern streiten, mit Papa und Mama. Wo fing das an und wann? Was hat dich irritiert? Was hat dich bloß so ruiniert? Was hat dich bloß so ruiniert? Dass sie nicht zuhören wollten oder nichts glauben, waren sie dumm, zu dumm, um zu verstehen, wovon du erzählt hast. Wollten sie die Wahrheit rauben und dich einsperren in ihren Kaktusgarten? Damit nicht warten. Was hat dich bloß, was hat dich bloß, was hat dich bloß so ruiniert? Wo fing das an? Was ist passiert? Hast du denn niemals richtig rebelliert? Kannst du nicht richtig laufen? Oder was lief schief? Wo sitzt die Wunde tief in deinem Mund? Die Psychoanalyse ist bekanntlich ja eine Psychologie des Individuums, die ihre Erkenntnisse durch die Analyse Einzelner in klinischen Situationen gewinnt. Von daher war es für diese Disziplin schon immer schwierig, Aussagen über Gesellschaftliches zu treffen. Wird dies versucht, endet es nicht selten in Psychologisierungen, sodass gesellschaftliche Phänomene aus der psychischen Verfasstheit Einzelner abgeleitet werden, beispielsweise indem der Brexit dadurch erklärt wird, dass Boris Johnson und David Cameron machthungrige Narzissten sind. Bedeutender hingegen ist Freuds Massenpsychologie als Versuch, die Psychoanalyse in die Lage zu versetzen, Aussagen über gesellschaftliche Zusammenhänge zu treffen, indem sie das Individuum ins Verhältnis zum Allgemeinen setzt und damit psychologisch das untersucht, was Marx als über den Tauschwert vermittelte gesellschaftliche Beziehungen verstand. Gesellschaft bestehe, so Marx, nicht aus Individuen, sondern drückt die Summe der Beziehungen, Verhältnisse aus, worin diese Individuen zueinander stehen. Freud untersucht in seiner Massenpsychologie diese Summe der Beziehungen und zeigt, dass die Individuen einer Masse ein und dasselbe Objekt, einen Führer oder eine Idee an die Stelle des Ich-Ideals gesetzt und sich infolgedessen in ihrem Ich miteinander identifiziert haben. Der Einzelne gibt sein Ich-Ideal auf und tauscht es gegen das im Führer verkörperte Massenideal aus. Das Selbstopfer und die Selbstaufgabe, das der Masse inhärent ist, führt zum Verlust von Triebhemmungen, zur Herabsetzung von Intellekt und zur Steigerung von Affektivität, sodass das Massenindividuum sich jeglicher Vernunft entledigt. Politischer Wahn entspringt demnach nicht der Pathologie des Einzelnen, sondern der Wahnbildung innerhalb der Masse. Oder, wie Nietzsche es meinte, der Irrsinn ist bei Einzelnen etwas Seltenes, aber bei Gruppen, Parteien, Völkern die Regel. Neben Freuds Massenpsychologie, die er in den 1920er Jahren entwickelte, gab es zu gleicher Zeit fruchtbare Auseinandersetzungen unter Psychoanalytikern, wie mithilfe der Psychoanalyse gesellschaftliche Konstellationen versteh- und kritisierbar werden können. Die reduktionistische Sichtweise der Psychologisierung findet sich auch in dieser Zeit. Dennoch waren die politischen Auseinandersetzungen kontroverser als heute und zeigen, dass damalige Psychoanalytiker die Psychoanalyse nicht nur als Behandlungsmethode verstanden haben, wie es auch von Freud immer wieder konstatiert wurde. Mit der Vertreibung der Psychoanalyse aus Deutschland und Österreich und der Auflösung ihrer Institutionen während des Nationalsozialismus entstand allerdings ein Bruch, der nach 1945 nicht mehr zu überwinden war. Dass die linken Freudianer im Exil ihre Ambitionen aufgegeben haben und eine Medizinalisierung der Psychoanalyse, dies wurde von Analytikern bereits in den 20er Jahren durch die Frage der Laienanalyse selbst befördert, also die Frage, die Medizinalisierung der Psychoanalyse. Dass sie darin mitgewirkt haben, wie dies zum Beispiel Otto Fenichel vorgeworfen wurde, greift jedoch zu kurz. Denn viele von ihnen fanden in Amerika eine gesellschaftliche Situation vor, in der sie sich viel freier äußern konnten als in ihren Herkunftsländern, die den Wunsch nach gesellschaftlicher Veränderung in den Hintergrund treten ließ. Der Vorwurf des Konformismus im amerikanischen Exil wird auch dadurch fragwürdig, wenn man bedenkt, dass Fenichel 1946 und Bernfeld 1953 gestorben sind und dadurch unklar geblieben ist, wie sie sich verhalten hätten, als die Situation in den USA sich in den 50er Jahren wieder änderte. Beide nahmen noch 1944 gemeinsam mit Ernst Simmel an dem Symposium zum Antisemitismus in San Francisco teil, auf dem auch Adorno und Horkheimer referierten. Vielmehr sind die Arbeiten dieser beiden Autoren, des Enzyklopädisten Fenichel und des Wanderpredigers in Sachen Analyse Bernfeld, zu verstehen als Versuch, die Psychoanalyse in ihrer damaligen Form außerhalb des nationalsozialistischen Machtbereichs zu retten. Bernfeld versuchte dies vor allem mit seinen im Exil betriebenen Freud-Studien, nicht nur, um die schmerzhaften Entwurzelungsgefühle des Lebens im Exil durch eine beinahe inbrünstige Vergegenwärtigung, Vergewisserung der eigenen europäischen Ursprünge zu beschwichtigen, sondern auch einen Beitrag für das Überleben der Psychoanalyse zu leisten. Dennoch half ihm dies nicht, vor dem Vergessen bewahrt zu werden. Ein Schicksal, das er mit anderen Analytikern seiner Generation teilt. Der Bruch, der durch die Emigration entstand, erleichterte es sich, jener Denker wie Bernfeld zu entledigen, die in Opposition zu den gesellschaftlichen Verhältnissen standen und die für eine Neuetablierung in Deutschland nach 1945 nicht gebraucht wurden. Obwohl hochgeachtet, stand er als linker Freudianer zeitlebens eher am Rand der psychoanalytischen Vereinigung und hat nicht eigentlich zum inneren Kreis um Freud gezählt, wie andere Psychoanalytiker seiner Generation. Sowohl inhaltlich als auch persönlich blieb er in einer exzentrischen Position und versuchte, sowohl die Grenzen der Psychoanalyse auszuloten und sie zu überschreiten, als auch die Grenzen zu bestimmen und zu verändern, die durch die gesellschaftlichen Verhältnisse gesetzt sind. Selbst schreibt er über sich, dass er versucht hat, die Grenzen der Psychoanalyse durch Sprünge über jene Schranken zu ermitteln, die ihr die Tradition setzt. Sei es, dass seine Sprungkraft zu klein ist, sei es, dass die Grenzen zu fern sind, er fühlte sich nirgends auf fremdem Gebiet. Sein Werk blieb lange in Vergessenheit und wurde erst durch die sogenannte Studentenbewegung der 60er Jahre wiederentdeckt. Anschließend wurde es erneut still um ihn. Wenn Bernfeld heutzutage als Klassiker der Pädagogik bezeichnet wird, enthält dies zwar eine Würdigung, aber es schwingt auch das Moment mit, dass sein Werk zum Zeitpunkt der Entstehung irgendwie wichtig war, heute aber als überholt gilt. Unter den Psychoanalytikern findet Bernfeld ebenso wenig die Beachtung, die er verdient hätte. Gleichwohl zählt er zu den vielseitigsten Schülern Freuds und wurde von diesem als vortrefflicher Kenner der Psychoanalyse beschrieben. Freud hielt ihn für den vielleicht stärksten Kopf unter meinen Schülern und Anhängern. Dabei ist er überlegen gescheit, ein hinreißender Redner und sehr einflussreicher Lehrer. Allerdings hat die Medizinalisierung der Psychoanalyse den kritischen Gehalt der freudschen Begriffe in den Hintergrund gedrängt. Bernfeld hielt noch an diesen fest, im Gegensatz zur heutigen Entwicklung, die versucht, den Triebbegriff durch den Begriff des Begehrens zu ersetzen, um sich von dessen biologischem Substrat zu befreien. Dabei aber auch den Kern der freudschen Begriffe eliminiert. Es sind die Partialtriebe, die dabei aus der Begrifflichkeit verdrängt werden. Nicht mehr mitgedacht werden muss dabei das Nicht-Identische, das ihnen inhärent ist. Sie lassen sich schlechthin nicht restlos unter das Primat des Genitalen einordnen, zeigen sich aber in ihren extremen Ausformungen, in den Perversionen und verschiedenen Sexualpraktiken. Der Konflikt, der dadurch im Einzelnen bestehen bleibt, wird mit dem Begriff des Begehrens auf eine intersubjektive Ebene verschoben, wobei das Subjekt, das sich erst konstituieren muss, vorausgesetzt wird. Das Konflikthafte in der Subjektgenese bleibt dabei allerdings außen vor. So wird erneut der Stachel der freudschen Lehre gezogen. Denn die Triebtheorie und Freuds biologischer Materialismus, wie es Horkheimer einmal nannte, berühren genau jene Punkte, die immer wieder zur Ablehnung der Psychoanalyse geführt haben. Die Erinnerung an das Naturhafte des Menschen, seine Triebhaftigkeit und daran, dass das, was als unerschütterlich und naturhaft Gegebenes angesehen wird, ein gewordenes, bedingtes und damit Veränderbares ist. Bernfeld schreibt, in allen Stücken der heutigen Kultur steht die Psychoanalyse als Zerstörerin gegenüber, wenn man sie nur hierzu verwenden will. Aber will man sie überhaupt verwenden und nicht als reine Wissenschaft genießen, so wird sie zur Zerstörerin. Sie zeigt Religion, Kultur, Kunst, Philosophie, Moral als ein gewordenes, bedingtes. Sie zeigt dies mit Ernst, Konsequenz, Unerbittlichkeit. Die bürgerliche Kultur kann solchen Nachweis am wenigsten brauchen. Nachdem allerdings die Psychoanalyse sich von einer Bewegung in verschiedene Schulen entwickelt hat, ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, dass ein undogmatischer Denker wie Bernfeld, der sich keiner Schule zuordnen lässt, heute weitgehend unbeachtet bleibt. Geboren am 7. Mai 1892 in Lemberg, Galizien, gehört Bernfeld zu jener Generation von Intellektuellen, die ihre Kindheit im ausgehenden Bürgertum verbringen konnte und deren Jugend der Erste Weltkrieg ein jähes Ende setzte. Ähnlich wie Freuds Familie siedelte auch seine nach kurzer Zeit nach Wien über. Bereits als Jugendlicher las er Freuds Traumdeutung, die ihn nachhaltig beeinflusste. Neben Naturwissenschaften studierte er Psychologie und Pädagogik und promovierte mit der Schrift über den Begriff der Jugend. Seine Studienzeit fiel in die Phase der revolutionären Erhebungen und Gegenrevolutionen der Jahre 1917 bis 1923 und er wurde von dem Sog der damals aufkommenden Jugendbewegung, die ihn ebenfalls beeinflusste, mitgerissen. Sein Denken war dadurch von Anfang an begleitet von dem Gedanken, dass es auch anders sein kann. Die Wiener Jugendbewegung gebärdete sich unter dem Einfluss der Psychoanalyse allerdings wesentlich radikaler. Sie politisierte den Protest und distanzierte sich vom Abstinenzgebot der deutschen Wandervögel. Bernfeld war Anführer dieser jüdisch-bürgerlichen Jugendbewegung in Wien und konterte 1917 den konfliktscheuen Wandervögeln, dass wir es wagen, hinter jener Unbefriedigung des Einzelnen ein allgemeines Übel zu sehen, dass wir bewusst unsere Lage, die Lage der Jugend betrachten, ihren Zusammenhang mit der ganzen Ordnung der Welt, des Staates, der Gesellschaft zu erfassen trachten und Lösungen suchen, die nicht allein uns befriedigen, sondern die erlösen. Er engagierte sich im linken Zweig der zionistischen Jugendbewegung und hatte von 1914 bis 1917 eine leitende Funktion beim zionistischen Zentralrat für Westösterreich inne. Er wurde Mitglied der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung, prägte deren Diskussion regelmäßig mittels seiner außergewöhnlichen Redekunst und gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen Wilhelm Hofer gründete er das Kinderheim Baumgarten für jüdische Kriegsweisen, das von Anna Freud als das erste Experiment zur Anwendung psychoanalytischer Erkenntnisse auf die Erziehung bezeichnet wurde. Nach nur 8 Monaten, im April 1920, wurden allerdings die institutionellen Grenzen eines derartigen Projekts erreicht und es musste aufgrund finanzieller Schwierigkeiten sowie Differenzen mit seinen Geldgebern beendet werden. Diese Erfahrung, die er in seinem 1921 erschienen Buch Kinderheim Baumgarten, Bericht über einen ernsthaften Versuch neuer Erziehung, detailliert beschreibt, wirkte sich desillusionierend auf Bernfeld aus, hemmten aber sein Interesse an theoretischen Fragen der Erziehung nicht, sondern führte dazu, dass er sie reflektierend in sein 1925 erschienenes Buch Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung mit aufnahm. In diesem, seinem wohl bekanntesten und bedeutsamsten Buch, auf das später noch ausführlicher einzugehen sein wird, lotet er mit Hilfe seines psychoanalytischen Wissens die Grenzen der Erziehung aus. Er reflektiert darin auch sein eigenes Scheitern und die Grenzen, an die er gestoßen ist. Sisyphos, das ist er selbst. Er publizierte zahlreiche Schriften und seine Interessensschwerpunkte kreisten vor allem um Fragen der Erziehung, insbesondere ihrem Verhältnis zur Psychoanalyse und zur Gesellschaft. Er interessierte sich aber auch für die Stellung der Psychoanalyse in der Öffentlichkeit und den Marxismus, blieb aber gegenüber dem Parteikommunismus eines Wilhelm Reichs, mit dem er publizistische Auseinandersetzungen führte, weiterhin skeptisch. Allerdings ist festzuhalten, dass er zugleich dem orthodoxen Marxismus verhaftet blieb und ihm hier lediglich das Basisüberbautheorem aus einer bestimmten Phase der Entwicklung des marxischen Denkens als Grundlage diente. Was etwa durch Georg Lukács in den frühen 20er Jahren im Verdinglichungskapitel seines berühmten Buchs Geschichte und Klassenbewusstsein an der entwickelten marxischen Kritik der politischen Ökonomie wiederentdeckt wurde, dass nämlich das gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst die Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt und damit die Rede von Basis und Überbau fragwürdig wird, fand kaum Eingang in Bernfelds Denken. Die Bemühungen, die Psychoanalyse in der Öffentlichkeit weiter zu verbreiten, führten dazu, dass Bernfeld sich zweimal um eine Professur bewarb, allerdings ohne Erfolg. Das erste Mal in Braunschweig, wo die Nationalsozialisten durch ihren Wahlsieg bereits 1931 die Macht übernehmen konnten und dadurch auch die Bildungs- und Schulpolitik bestimmten. Der zweite Versuch erfolgte an der Berliner Universität auf eine Initiative Ernst Simmels. Diese Initiative konnte zwar eine Reihe von Unterstützern vorweisen und auch Freud schrieb ein Empfehlungsschreiben, doch reicht es nicht aus, dass Bernfeld die Professur erhielt. In diesem Gutachten gibt Freud eine bemerkenswerte Beschreibung von Bernfelds Persönlichkeit und seinen Arbeiten, weshalb sie ausführlicher zitiert werden soll. Er bezeichnet ihn als einen Mann von starker Begabung, durch klaren, scharfen Intellekt zur wissenschaftlichen Arbeit befähigt, vorwiegend kritisch eingestellt, ein vorzüglicher Redner und ungemein erfolgreich als Lehrer. Ich habe wiederholt gesehen, wie er als Vortragender die Hörer mit sich fortzureißen vermag. Er nennt vor allem seine Werke Psychologie des Säuglings und Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung. Über ersteres schreibt Freud: Hier wird vielleicht zum ersten Mal in einer kinderpsychologischen Studie die Abhängigkeit der psychologischen Entwicklung von sozialen und kulturellen Faktoren berücksichtigt und durch reiches kulturgeschichtliches Material erläutert. Weiter heißt es, diese Gesichtspunkte kommen sonst in der psychoanalytischen Literatur zu kurz. Sie stehen in Bernfelds Arbeiten oben an. Sisyphos bemüht sich um den Nachweis, dass nicht, wie bekannt, das Können des Erziehers und die Natur der kindlichen Psyche der Erziehung eine Grenze setzen, sondern dass die Gesamtstruktur der erziehenden Gesellschaft dabei eine entscheidende Rolle spielt. Einige der hieran geknüpften Folgerungen erscheinen mir als allzu schroff. So Freud. Trotz der wohlwollenden und überaus positiven Beschreibung ist Freuds gelegentliche Distanz zu Bernfeld im letzten Satz deutlich erkennbar. Nachdem Bernfeld den Lehrauftrag nicht erhielt, verließ er ernüchtert Berlin und kehrte 1932 nach Wien zurück. Da er das Herannahen der Bedrohung durch den Austrofaschismus und vor allem des Nationalsozialismus bereits früh voraussah, blieb er nicht lange in Wien und emigrierte nach San Francisco, wo er bis zu seinem Tod am 2. April 1953 lebte. Dort konnte er als Nichtmediziner nicht mehr als praktizierender Analytiker arbeiten, beteiligte sich aber an dem Aufbau und Unterricht des Psychoanalytischen Instituts in San Francisco und war als Lehr- und Kontrollanalytiker tätig. Im Exil kehrte er gewissermaßen zu seinen eigenen Anfängen zurück, zur Wirkungsgeschichte der Psychoanalyse und widmete sich der Freud-Biografik. Da diese zu Freuds Lebzeiten im Wesentlichen entweder durch Idealisierung oder Entwertung gekennzeichnet war, weshalb Freud selbst sie stets ablehnte, war Bernfeld der Erste, der eine wissenschaftliche Rekonstruktion ausgewählter Lebensabschnitte Freuds betrieb. Diese in den Jahren 1944 bis 1953 veröffentlichten Arbeiten, die er teilweise zusammen mit seiner Frau Susanne Cassira-Bernfeld schrieb, sowie seine gewissenhaften Studien bildeten die Grundlage für die umfangreiche Freud-Biografie von Ernest Jones. Sein Aufsatz über Freuds früheste Theorien und die Helmholtz-Schule ist eine bemerkenswerte Arbeit über die Vorgeschichte der Psychoanalyse, in der Bernfeld die Einflüsse der physikalistischen Physiologie Ernst von Brückes und Hermann von Helmholtz auf Freuds frühe Theorien untersucht. Brücke war es auch, der Freud hinter das Mikroskop setzte und damit seine Arbeitsweise prägte. Passiv hinzuschauen und hinzuhören bei einem Minimum von Einflussnahme auf das Untersuchungsobjekt. Mit seiner letzten Arbeit, einem Vortrag, den er 1952 vor der Psychoanalytischen Vereinigung von San Francisco hielt, widmete er sich wieder seinem Lebensthema, dem Verhältnis von Psychoanalyse, Erziehung und Gesellschaft, und formulierte eine grundlegende Kritik an der psychoanalytischen Ausbildung. In seinem Vortrag über die psychoanalytische Ausbildung, den sein Stiefsohn Peter Paré treffend als Sisyphos en Miniature bezeichnet hat, geht er der Frage nach, wie Psychoanalyse gelehrt werden kann. Er kritisiert die rigiden Zulassungsbeschränkungen und die von Versteinerung bedrohten Ausbildungssysteme, ebenso wie die Infantilisierung der Teilnehmer. Er schreibt, Institutionalisierung ist in der Psychoanalyse wie anderswo dem Denken nicht förderlich. Dabei ist er sich bewusst, dass Kompromisse eingegangen werden müssen, dass sich Institutionen einem Ideal nur annähern können. Aber diese Kompromisse sollen mit großer Vorsicht geschlossen und immer wieder geprüft werden. Er plädiert dafür, dass die Psychoanalyse sich nicht zu einem Anhängsel der Psychiatrie machen lässt und für eine Arbeitsweise, die Freud geprägt hat. Freud neigte dazu, die Analyse zu einer Beziehung zwischen zwei Kollegen werden zu lassen, von denen der eine zufällig etwas mehr wusste als der andere. Von Anfang bis Ende hütete sich Freud, in seine didaktischen Fälle mit Regeln, Verwaltungsordnung oder politischen Überzeugungen einzugreifen. Sein Unterricht war ganz schülerzentriert. Gegen den Infantilismus betont Bernfeld das, was die Psychoanalyse wirklich ist: ein Mittel zur Stärkung der intellektuellen, emotionalen und sozialen Unabhängigkeit. Das Verhältnis von Psychoanalyse und Gesellschaft ist ein Thema, das bis in die Anfänge der Psychoanalyse zurückreicht. Bereits in den Studien über Hysterie heißt es bei Freud, dass viel gewonnen sei, wenn es gelänge, das hysterische Elend in gemeines Unglück zu verwandeln. Und bekanntermaßen entwickelte Freud wichtige Einsichten in seinen kulturtheoretischen Schriften, insbesondere in das Unbehagen der Kultur und dem bereits erwähnten Massenpsychologie und Ich-Analyse. In seinen Vorlesungen schreibt er über Soziologie, sie sei nichts anderes als angewandte Psychologie. Darüber ließ es sich streiten, aber so sah es Freud. Für Freud gab es nur eine Wissenschaft vom Menschen, die das Subjekt als Individuum und in seiner Sozietät zum Gegenstand hat. In seiner Selbstdarstellung bekennt er, dass die Medizin und die Therapie lediglich ein Umweg gewesen seien und er mit seinen späten Essays zu jenen kulturellen Problemen zurückgekehrt war, die ihn bereits als Jüngling gefesselt hätten. Freud erkannte, dass die Geschehnisse der Menschheitsgeschichte, die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur, nur die Spiegelung der dynamischen Konflikte zwischen Ich, Es und Über-Ich sind, welche die Psychoanalyse beim Einzelmenschen studiert. Die Psychoanalyse ist für ihn mehr als Psychologie. Sie ist der Schlüssel zum Verständnis der Irrationalität der menschlichen Existenz, der rätselhaften Totalität des Lebensprozesses der Gesellschaft und des Individuums. Einige seiner Schüler, darunter auch Bernfeld, versuchten daran anzuknüpfen, um diese Totalität zu begreifen. Dies geschah in unterschiedlicher Weise. Die einen meinten, die Psychoanalyse müsse mit der Soziologie verbunden, die anderen der Marxismus durch die Psychoanalyse ergänzt werden. Beide Fälle bergen allerdings die Gefahr des Revisionismus in sich, jeweils zugunsten des einen Gegenstandes den anderen zu verkürzen und sie dadurch wichtiger Implikationen zu berauben. Auch Bernfeld war nicht frei davon, denn es finden sich in seinem Werk Formulierungen, dass die Psychoanalyse mit den Sozialwissenschaften ergänzt werden müsse. In einer Auseinandersetzung mit Wilhelm Reich, dem er vorwarf, die Psychoanalyse so zu verändern, damit sie mit dem Sowjetkommunismus kompatibel sei, beschreibt er sein Vorhaben. Er fordert, dass sich die Psychoanalyse immer umfangreicher und intensiver auch denjenigen Gegenständen widmen solle, die bisher von der Soziologie und der Geschichte behandelt wurden. Keinesfalls allerdings seien Psychoanalyse und Soziologie scharf gegeneinander abgegrenzt und einfach nur einander nebengeordnet. Stattdessen hat die Freudsche Auffassung von der Psychoanalyse seit je zu dem Gegenstand ihrer Forschung eine bedeutsame Gruppe von Erscheinungen gezählt, die nach der derzeit üblichen Einteilung der Wissenschaften auch Objekte der Soziologie und insbesondere der Sozialpsychologie sind. Sie stelle demnach einen neuen, wissenschaftstheoretisch noch nicht zulänglich erfassten Typus von Psychologie dar, den Bernfeld zu erforschen versucht, indem er die Gemeinsamkeiten in den Formen der Erkenntnis herausarbeitet. In seinem Buch Sisyphos heißt es prägnant: Beide haben recht. Nicht die Marxisten und die Freudianer, sondern Marx und Freud. Demnach versucht er nicht, das Spannungsverhältnis beider aufzulösen, sondern er lässt es stehen und sucht den Wahrheitsgehalt der Inhalte beider Denker zu ergründen. Er besteht dabei auf dem Primat der Methode vor dem Wissen und sieht eine Identität der Denkweise bei Freud und Marx. Diese Übereinstimmung läge zum einen in der dialektischen Denkweise und zum anderen in der historischen Betrachtung. Die Dialektik der Psychoanalyse bestehe darin, dass die psychoanalytischen Begriffe als echte Polaritäten gemeint sind. Eros ist ohne Todestrieb gar nicht denkbar und umgekehrt. Das eine ist demnach bereits im anderen enthalten und es gibt eine wechselseitige Beziehung. Es gehört zu den wesentlichen Denkweisen der Psychoanalyse, Gegensatzbegriffe zu bilden. Den Sexualtrieben stehen die Ich-Triebe, dem Narzissmus die Objektlibido, dem Eros der Todestrieb gegenüber. Lustprinzip und Realitätsprinzip, Ich und Es, Individuum und Außenwelt sind Gegensätze, die zum innersten Denkgerüst der Freudschen Psychologie gehören. Die historische Betrachtung bezeichnet er als genetischen Standpunkt der Psychoanalyse. Das, was ist, sei etwas Gewordenes, durch einen geschichtlichen Prozess entstanden ist. Sie ist, wie Max Horkheimer es formuliert, ein Schlüssel zum Rätsel der menschlichen Geschichte. Die Psychoanalyse ist unter den genetisch-psychologischen Schulen die konsequenteste. Sie ist unter ihnen die einzig historisch Betrachtende, denn für sie ist die seelische Entwicklung, die Genese, nicht bloß ein vornehmliches Objekt ihrer Forschung, sondern schlechthin ihr einziges Forschungsprinzip und Ziel. Und weiter heißt es bei Bernfeld, sie geht in den Erlebnissen des Individuums, das die zu erforschende Erscheinung aufwies, theoretisch bis zu dessen allerersten Erlebnissen und psychischen Reaktionen zurück. Marx fand dafür die Formel, in der Anatomie des Menschen sei ein Schlüssel zur Anatomie des Affen enthalten, nur vom höheren, später entwickelten könne auf das frühere geschlossen werden. Demnach sei eine gesicherte Erkenntnis über den Ursprung ausgeschlossen. Freud nannte diese Herangehensweise Nachträglichkeit, womit er einen Vorgang beschreibt, indem Erfahrungen, Eindrücke, Erinnerungsspuren später aufgrund neuer Erfahrungen und mit dem Erreichen einer anderen Entwicklungsstufe umgearbeitet werden. Sie erhalten somit gleichzeitig einen neuen Sinn und eine neue psychische Wirksamkeit. Er ist ein Begriff, der sowohl einen psychischen Vorgang beschreibt, als auch eine Form psychoanalytischer Erkenntnis, die für Freuds Arbeitsweise zentral ist. So heißt es, wiederum werden wir das anscheinend Einfache des Normalen aus den Verzerrungen und Vergröberungen des Pathologischen erraten müssen. Nach dieser Methode verfährt Freud auch bei seinen Erkundungen über die infantile Sexualität. Er geht von der erwachsenen Neurotischen aus und fängt die drei Abhandlungen zur Sexualtheorie mit deren extremsten Ausformungen an, den sexuellen Abirrungen. Und in seinem wissenschaftlichen Mythos Totem und Tabu, in dem er eine Ursprungstheorie zu formulieren versucht, dient ihm zur Entschlüsselung des Seelenlebens der Wilden seine Erkenntnisse über das Seelenleben der Neurotiker. Diese Herangehensweise und Erkenntnismethode im Modus der Nachträglichkeit wird heute zurückgedrängt, indem unter anderem durch empirische Beobachtungen von Säuglingen das ontologische Bedürfnis befriedigt wird. Mit dieser Hilfe wurde der, wie es im Angestelltenjargon heißt, kompetente Säugling entdeckt. Auch Bernfeld versteht die Psychoanalyse als Erkenntnisprozess im Modus der Nachträglichkeit, als Spurenwissenschaft. Spuren, die von vergangenen und verborgenen seelischen Vorgängen hinterlassen werden und sich im Einzelnen innerseelisch niedergeschlagen haben. Die Psychoanalyse sei damit beschäftigt, diese Vorgänge zu rekonstruieren und sie in einen personalen Zusammenhang einzuordnen, um sie verstehbar zu machen. Den Sinn eines Traumes zu deuten, und ebenso auch neurotische Symptome, Tagträume, Fehlhandlungen oder Kunstwerke heißt, ihnen einen personalen Zusammenhang einordnen. Dabei muss eine Beziehung zwischen den seelischen, personalen Geschehnissen und den Spuren, die sie hinterlassen haben, bestehen und seien sie noch so bruchstückhaft und verschüttet, damit jene aus diesen bestimmbar, erschließbar, erratbar und deutbar werden. Er versteht daher die Deutung der Psychoanalyse als Rekonstruktion und charakterisiert das zentrale Forschungsverfahren der Psychoanalyse als Rekonstruktion vergangener personaler Geschehnisse aus den Spuren, die sie selbst hinterlassen haben. Mit diesem wissenschaftstheoretischen Bewusstsein, mit dem er zweifelsohne zu den avanciertesten seiner Generation gehörte, widmet er sich auch der Trier Psychoanalyse, Erziehung und Gesellschaft, die das Denkgerüst für zahlreiche seiner Schriften bildet. In seinem Aufsatz über die allgemeinste Wirkung der Strafe zeigt er die gesellschaftliche Totalität auf, indem er mit psychoanalytischer Theorie die gesellschaftliche und erzieherische Wirkung von Strafen parallel führt. Er schreibt, alles pädagogische Tun spielt sich innerhalb einer bestimmten Gesellschaft ab. Und auf das Kind wirken nicht nur die Erziehungsstrafen, die der Pädagoge verhängt, sondern auch das System der Rechtsstrafen, dem die Erwachsenen, die Erzieher inbegriffen, selbst unterworfen sind. Das Strafwesen teilt die Menschen in zwei Klassen, in Gut und Böse, Ehrliche und Unehrliche, Anständige und Verbrecher, so dass dessen Wirkungen von der Diffamierung des Gestraften ausgehen. Die Abschreckung des Strafvollzugs erzeugt soziale Angst und wird durch die Bedrohung, durch Diffamierung und Schande erzeugt. Doch dies ist nicht die einzige Folge. Als weiteren Effekt, der durch das Abschreckungssystem erzeugt wird, hebt er den sozialen Stolz hervor, der die Menschen miteinander verbindet, die ihn erleben. Damit ist er bei Freuds Massenpsychologie angelangt. Der Effekt des sozialen Stolzes ist eines der Vehikel für jene Identifizierungen, deren grundlegende Rolle bei der Abgrenzung von Gruppen innerhalb der Gesellschaft Freud so eindrucksvoll nachgewiesen hat. Dieser Effekt dient als Kompensation für die Verzichte, die das Recht von jedem fordert, und wirke sicherer als der Angsteffekt. Die Folge jeglicher Abstrafung bestehe darin, dass die Nichtgestraften eine narzisstische Befriedigung und die soziale Rangerhöhung bekommen können und ein Teil von ihnen sie auch sicherlich erlebt. In Bezug auf pädagogische Strafen, so führt er weiter aus, haben die gesellschaftlichen Strafen einen wesentlichen Einfluss auf die Über-Ich-Entwicklung des Kindes. Der soziale Stolz und die soziale Angst tradieren sich von selbst, indem die Kinder diese an den Erwachsenen wahrnehmen können. Er schreibt, es wird durch die Strafe zwar bekanntlich nicht immer erreicht, dass die Kinder die Anforderungen erfüllen, die an sie gestellt werden, aber die Gliederung der Menschen in zwei Klassen, der braven Nichtgestraften und der schlimmen Gestraften, erleben die Kinder unzweifelhaft, und zwar in Verbindung mit intensiven Affekten der Angst, Scham, Isoliertheit, Ungeliebtheit einerseits, des Geliebtseins, Geborgenseins, der narzisstischen Befriedigung, des Stolzes, des Wertes andererseits. Der Aufbau des Über-Ichs, die Entwicklung des Schuldgefühls, wird so wesentlich an der moralischen Struktur der Gesellschaft orientiert. Selbstpädagogische Maßnahmen, die nicht strafen, sondern loben und belohnen wollen, könnten nicht auf die Einteilung der Kinder in Gute und Böse verzichten. Das Nicht-Beloben übt dieselbe allgemeine Wirkung aus, die ansonsten in einem anderen pädagogischen Milieu die Strafe hat. Dabei ist es unerheblich, wie Eltern mit dem Problem der Strafe umgehen. Spätestens, wenn die Kinder in eine Institution eintreten, Kindergarten oder Schule, werden sie mit diesem Problem konfrontiert. Erfahren sie es nicht an sich selbst, dann erleben sie es bei anderen Kindern. Sein Denkgerüst aus Psychoanalyse, Erziehung und Gesellschaft dient ihm auch als Grundlage für sein Konzept des sozialen Ortes, mit dem er der Vergesellschaftung des Subjekts Rechnung zu tragen versucht. Er schreibt, innerhalb desselben Zeitalters erfahren die Triebschicksale unbeschadet der Gültigkeit aller Freudschen Mechanismen und Dynamismen, je nach dem Milieu, in dem sie ablaufen, ihre eigenartige Prägung. In seinem Aufsatz »Der soziale Ort und seine Bedeutung für Neurose, Verwahrlosung und Pädagogik« indem er dieses Konzept entfaltet, versucht er dem Vorwurf an die Psychoanalyse zu entgegnen, sie berücksichtige nicht die sozialen Determinanten des seelischen Geschehens. Der Vorwurf enthalte aber einen Wahrheitskern, denn die Psychoanalyse hat sich noch nicht gründlich genug mit den sozialen Bedingungen all jener seelischen Vorgänge befasst, die sie entdeckte und ausführlich studierte. Zentrales Anliegen ist ihm dabei, den Gesichtspunkt des sozialen Ortes als einen Sektor dessen zu betrachten, was in der Psychoanalyse als Realität bezeichnet wird. Da die Realität und damit auch der soziale Ort verinnerlicht wird und sich im Über-Ich niederschlägt, ist dieser an der Ätiologie der Neurose mit beteiligt. Konsequenterweise fordert Bernfeld, dass der Gesichtspunkt des sozialen Ortes neben den geläufigen psychoanalytischen Gesichtspunkten, den dynamischen, ökonomischen, strukturellen und genetischen, in der Ätiologie des Leides stärker berücksichtigt werden solle. Er war sich zwar im Klaren darüber, dass seelisches Leid nicht nur vom sozialen Ort abhängig ist, aber er wusste, es gibt dennoch Unterschiede des Leids. Denn das Maß des subjektiven Leidens wird zum guten Teil, sein Gegenstand, woran einer leidet, wird vor allem durch den sozialen Ort bestimmt. Inwieweit ein Sublimierungsversuch als geglückt gelten kann und was die Menschen überhaupt unter Glück und Erfolg verstünden, hinge entscheidend vom sozialen Ort ab, in dem das Individuum aufwächst. Das bürgerliche und das proletarische Kind haben demnach eine je unterschiedliche Ausgangsbasis und daher auch eine je unterschiedliche Chance in der Entwicklung. Dies werde von der Pädagogik aber nicht berücksichtigt. Eine wertfreie, neutrale oder wissenschaftliche Pädagogik entlarvt Bernfeld als Illusion der in Wahrheit wertgebundenen bürgerlichen Gesellschaft. Pädagoge aber hat es mit der Realitätsfähigkeit des Kindes, und zwar mit einer bestimmten Realitätsfähigkeit, zu tun. Das Kind muss in die kulturellen Werte eingepasst werden, die seine Eltern fordern, die der Staat, die Gesellschaft für notwendig halten. Die Illusion einer wertfreien Erziehung zu entlarven, ist auch das zentrale Anliegen seines Buches Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung. Mit scharfer Polemik auf dem Hintergrund seiner Erfahrung mit dem Kinderheim Baumgarten und seiner umfangreichen psychoanalytischen Kenntnisse lotet Bernfeld stattdessen gerne Grenzen aus. Er schreibt, Nicht die Pädagogik baut das Erziehungswesen, sondern die Politik. Nicht Ethik und Philosophie bestimmt das Ziel der Erziehung nach allgemeingültigen Wertungen, sondern die herrschende Klasse nach ihren Machtzielen. Die Pädagogik verschleiert bloß diesen höchst hässlichen Vorgang mit einem schönen Gespinst von Idealen. Er verwirft auch die Idee, mittels einer richtigen Pädagogik den idealen Menschentyp erziehen zu können und kritisiert an ihr das, was auch Adorno in den 60er Jahren über Pädagogik geschrieben hat, dass sie mit Tiefsinn aus zweiter Hand über das Sein des Menschen schwafelt. Bernfeld wirft der Pädagogik Unwissenschaftlichkeit vor, da sie sich nach den Maßgaben der Gesellschaft richte und eine konservative Funktion einnehme, das Bestehende zu erhalten. Da der Erziehungsprozess, den die Pädagogik wissenschaftlich untermauern möchte, von unbewussten Prozessen bestimmt wird und einen subjektiven Faktor enthält, der in der Person des Erziehers oder Lehrers gegeben ist, ist es der Pädagogik nicht möglich, Aussagen darüber zu treffen, ob die von ihr entworfenen Erziehungsmittel zur Erlangung ihrer Ziele beitragen oder nicht. Es ist nicht kontrollierbar, ob das aufgestellte Erziehungsideal erfüllt wurde. Da am Erziehungsprozess nicht nur der betreffende Erzieher beteiligt ist, sondern unterschiedliche Faktoren, ist über die Wirksamkeit pädagogischer Einzelmaßnahmen keine sichere Aussage zu treffen. Dem Begriff der Pädagogik hält er den Begriff der Erziehung entgegen, die immer dort stattfindet, wo Kindheit in Gesellschaft abläuft. Sie ist als unvermeidlich soziale Tatsache gegeben. Ihre Voraussetzungen sind die biologische und soziale Tatsache, ontogenetische Entwicklung der Kindheit, die in einer Erwachsenenwelt verläuft. Die Erziehung ist danach die Summe der Reaktionen einer Gesellschaft auf die Entwicklungstatsachen. Sie ist gesellschaftlicher Prozess. Da es nicht nur die Eltern sind oder die Bezugspersonen in den verschiedenen Institutionen, die Kinder durchlaufen, die auf das Kind erzieherisch einwirken, sondern alle, die mittelbar oder unmittelbar mit ihm zu tun haben. Erziehung ist nicht allein, was die Erzieher ausüben, es ist die ganze heutige Gesellschaft, die eine Wirkung auf die heranwachsende Generation als Ganze ausübt. Dabei stößt der Erziehungsprozess stets an Grenzen, die im Kind, im Erzieher und in den gesellschaftlichen Verhältnissen begründet liegen. Sie liegen im Kind, da Kindsein geradezu heißt, rücksichtslos der eigenen Lust leben, und dessen Triebhaftigkeit den Anforderungen der Gesellschaft antagonistisch gegenübersteht. Von daher müssen geradezu zwangsläufig Konflikte zwischen dem Willen des Kindes und dem des Erwachsenen innerhalb der pädagogischen Paargruppe entstehen. Er fordert, die bisherige Psychologie durch die Freudsche Lehre zu ersetzen, da diese Entwicklung, Trieb und Charakter ins Zentrum ihrer Betrachtungen stellt. Und dies hieße, der Erziehungswissenschaft überhaupt erst eine Grundlage zu geben, um die Anatomie zwischen dem berechtigten Willen des Kindes und dem berechtigten Willen des Lehrers erkennen und reflektieren zu können. Denn keine Pädagogik kann diese auflösen, sondern sie besteht gerade in dieser Antinomie. Dabei spiegelt die Antinomie zwischen Kind und Pädagoge eben jene der Gesellschaft wider, sodass die Triebwünsche des Einzelnen den Forderungen der Gesellschaft, die von jedem Einzelnen Triebverzicht fordert, antagonistisch gegenüberstehen. Die Grenzen des Erziehers sind durch die seelischen Tatsachen in ihm selbst gegeben. Denn in der pädagogischen Paargruppe ist der Erzieher stets zweimal enthalten, als Kind und als Erwachsener. Das zu erziehende Kind steht diesem als ich-fremde Gewalt gegenüber, die den eigenen verdrängten Triebwünschen hemmend und treibend entgegensteht. Der Erzieher wiederholt den eigenen Ödipus-Komplex am fremden Kind, da durch die Erziehungssituation eine Übertragungssituation entsteht, in der der verdrängte Ödipus-Komplex und dessen Untergang wiederholt werden. Als Repräsentant gesellschaftlicher Macht, die das Kind vor dem Eintritt in eine Institution mit den Eltern in Verbindung bringt, eignet sich der Erzieher oder Lehrer besonders gut als Projektionsfläche für das, was sonst den Eltern gilt. Die Ambivalenz, die den ödipalen Konflikt mit den realen Eltern beherrscht, macht sich beim Kind auch in seiner Beziehung zum Pädagogen bemerkbar. Ihn trifft der Hass, der dem Vater gilt, genauso wie die Liebe, mit der die Mutter gemeint ist. Durch die libidinöse Besetzung des Kindes, die qua Berufswahl schon vorab erfolgt und durch die geforderte Einfühlung in das Kind notwendig wird, regrediert das erwachsene Ich auf ein infantiles Niveau, um sich mit dem Kind identifizieren zu können. Konfrontiert mit dessen libidinösen Wünschen, erkennt der Erzieher im Kind auch die eigenen Versagten wieder, die vormals den eigenen Eltern oder anderen Erziehungspersonen galten. Die Unterschiede zwischen dem Erzieher und dem Kind sind Unterschiede des Ichs, soweit sie überhaupt zählen, aber nicht Unterschiede der Triebe und ihrer Wünsche. Identifiziert mit dem Kind und dessen Wünschen, erhofft der Erzieher unbewusst eine verspätete Erfüllung der eigenen Verdrängten durch die Liebe des fremden Kindes. Das Über-Ich, das sich während des ödipalen Konflikts entwickelt, und das verinnerlichte Verbot verhindern dies und die erhoffte Liebe bleibt aus. Um wenigstens das eigene Schuldgefühl zu lindern, das die Triebwünsche hervorruft, verbietet er dem Kind das, was er sich selbst verbietet. Er bestraft das Kind für das, was ihm selbst angetan wurde. Sich meint er und den Zögling schlägt er. Er kann gar nicht anders, als das Kind so zu behandeln, wie er selbst diesen Konflikt durchlaufen hat. Nicht nur die Erziehbarkeit des Kindes ist beschränkt, die Erziehfähigkeit des Erziehers ist es gleichfalls. Lediglich eine psychoanalytische Pädagogik, so Bernfeld, sei in der Lage, diese Mechanismen zu erkennen und zu reflektieren, um sie zu verändern. Die dritte Grenze, die soziale, liegt in ihrer konservativen Funktion begründet, wodurch sie keinen Fortschritt ermöglicht. Sie ist nicht in der Lage, an den gesellschaftlichen Verhältnissen etwas zu verändern. Ihr Fortschritt besteht darin, dass ihre Rückständigkeit ein wenig überwunden wird. Wie sehr Erziehung im Dienste bestehender Verhältnisse steht, zeigt Bernfeld mit der fiktiven Rede eines Unterrichtsministers, der eben nicht zufällig den Namen Machiavelli trägt. Hier denkt er Freuds Massenpsychologie politisch zu Ende und erkennt bereits 1925 die Bedrohung durch den Antisemitismus. Er zeigt die Gefahr auf, die in der Identifikation mit Staat und Nation, die das Kind als eine erweiterte Familie aufzufassen lernt, liegt. Diese Identifikation schafft die psychologische Atmosphäre, die das sicherste Schutzmittel gegen jede entschiedene Gesellschaftsrevolution ist. Sie bildet die Grundlage für den Massenwahn, der die pathischen Projektionen, die dem antisemitischen Denken eigen sind, befördert. In diesem Text, der allerdings dem Klischee des Machiavellismus und nicht der wirklichen politischen und historischen Bedeutung dieses Philosophen und Diplomaten des 16. Jahrhunderts Rechnung trägt, legt Bernfeld eine Tendenz des Erziehungswesens offen und spricht unverblümt aus, wovon sonst nicht gesprochen wird. Dass die libidinöse Bindung an und Identifikation mit Autoritäten, wie sie in der Schule und anderen Erziehungsinstitutionen stattfinden, für jede Herrschaftsform konstitutiv ist. Nicht nur für die sich als demokratisch verstehenden Gemeinwesen, sondern auch für autoritäre Regime. Der fiktive Machiavell führt aus, dass zur Erreichung seiner Ziele ein intellektuellen Stand, eine Art Elite, zu schaffen sei, der eine feste Ideologie gegeben werden kann, die die Grundlage der Trennung der bürgerlichen Jugend von der proletarischen bildet. Dadurch könnte diese bürgerliche Jugend zu einer, wie es heißt, selbstbewussten, stolzen, exklusiven Gemeinschaft gebildet werden, die restlos führbar wäre. Um dies zu erreichen, so Machiavell, bedürfe es eines äußeren Feindes, der in der Gestalt der Juden gegeben wäre. Bernfeld schreibt, also in dieser fiktiven Rede, ich, also dieser Machiavell, empfehle die Juden zu diesem Feinde zu ernennen. Sie sind wirklich ungefährlich. In Deutschland stehen die 600.000 mit Weib, Kind, Tuberkulose und Krebs gegen 60 Millionen. Das ist ein gutes Verhältnis. Und sie sind wirklich ein in jeder Hinsicht brauchbares Volk. Sie werden uns selbst helfen, in dieser oder in jener Weise. Sollten sie aber ja einmal geprügelt oder totgeschlagen werden, so sind deren in anderen Städten und Ländern genug übrig, um den Schrecken vor ihnen permanent zu erhalten. Mithilfe des sorgfältig gepflegten und angewandten Antisemitismus erhalten wir jene Stolze und Selbstbewusste, nämlich von sich, ihrer Wertigkeit, ihrem Volks- und Rassenadel durchdrungene bürgerliche Jugend, die identifikatorische Bestrebung bis in weite Schichten des Proletariats erwecken wird. So in dieser Rede. Mit erschreckender Klarheit sah Bernfeld bereits 1925 den Vernichtungsantisemitismus des Nationalsozialismus voraus und erkannte im Sozialismus die einzige Alternative. Obwohl er zeitlebens die gesellschaftlichen Verhältnisse kritisierte, vermied er es dennoch, konkrete Aussagen über eine zukünftige zu treffen, wohl wissend, sonst in das Fahrwasser von Ideologien zu geraten. Stattdessen versuchte er, sein undogmatisches Denken zu bewahren. Er blieb sperrig, seiner Zeit voraus und seiner Zeit verhaftet, eine historische Figur, aber doch noch aktuell in Diagnosen und Prognosen. In seiner Conclusio des Sisyphos, mit der auch ich schließen möchte, erweist er sich ganz als Psychoanalytiker, aber auch als Polemiker gegen die bestehenden Verhältnisse. Dort heißt es, soll die Möglichkeit der Erziehung irgendeinem Zweck zu Nutz gedeihen, in irgendeinem Maße vom Willen und den Zwecken einer Gruppe bewusst gestaltet werden, so muss sie aus der Einstellung erlöst werden, die als Ziel die Erwachsenheit eines einzelnen Individuums, als Mittel die Handlungen eines einzelnen Erziehers vor allem sieht. Jenes ist nie voraussagbar, dieses nie entscheidend. Die Grundlage solche Orientation ist im Ödipus-Komplex verankert und darum rettungslos jeder Rationalisierung entzogen. Und weiter heißt es am Schluss, es ist weniger fraglich, ob der Erziehungserwerb nicht vielleicht mit dem Erwachsenwerden verschwindet. Es ist wahrscheinlicher, dass er bestehen bleibt, wenn der Erwachsene in eine Gesellschaft tritt, die den erfreulichen Typus Mensch, den Normmenschen, gebrauchen kann und ihn nicht zur Veränderung oder zum Untergang bestimmt, wie zweifellos in unserer Ordnung geschieht. Es ist kein Ausweg aus den Ambivalenzen und Zweifeln. Der Wissenschaftler schämt sich ihrer nicht. Er übertreibt sie, um sie in Zukunft, so hofft er, zu überwinden. So Bernfeld. Auf den ersten Blick mag dies als wenig erscheinen. In Zeiten jedoch, in denen das Denken immer mehr heteronomen Zwecken subsumiert wird, es lehrbuchhaft eingepasst, zuerst Lösungen gesucht werden, statt sich mit dem Problem zu befassen, und alles irgendwie integriert werden soll, um Konflikte und Widersprüche zu eliminieren, ist es bereits viel, wenn die Widersprüche, Ambivalenzen und Zweifel vergegenwärtigt werden, damit Denken und Erkenntnis möglich sind. Bernfeld ruft die gesellschaftlichen Konflikte und Widersprüche in Erinnerung, ohne mit dem Anspruch aufzutreten, sie restlos auflösen zu können, um nicht einer falschen Versöhnung anheimzufallen. Musik. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? Yeah. All the lonely people. Where do they all belong? Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? I heard him say, all the lonely people, where do they all come from? He turned to me and he said, all the Und damit gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Heute ging es um Psychoanalytisches über Kindheit und Geschlecht. Und vor allem die Pseudowissenschaft der Pädagogik. In der letzten Stunde haben wir gerade einen Vortrag von Florian Müller gehört, von 2016, zur Aktualität Siegfried Bernfelds. Und in der ersten Stunde hatten wir ebenfalls einen Vortrag, auch aus dem Jahr 2016, von Sebastian Winter. Die Geschlechterordnung und der Trieb. Und damit verabschiedet sich Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Auf Wiederhören.